Gleich Musik aus dem Buch 111 Jazz-Alben, die man gehört haben muss, das im Immons Verlag erschien, mit Rainer Wittkamp und Roland Spiegel. Daughter von Cassandra Wilson. Diese Sängerin mit der markanten tiefen Stimme ist eine der eindrucksvollsten der neueren Jazzgeschichte. Cassandra Wilson, 1955 in Mississippi geboren, fasziniert viele Hörer, die auch über die Jazzhörerschaft hinausgehen. Auf diesem Album interpretiert sie auch Stücke, die nicht aus dem Jazz stammen und die deshalb besonders interessant für Hörer sind, die einmal etwas Neues entdecken möchten. Zum Beispiel Love is Blindness von U2, Harvest Moon von Neil Young oder einen Hit namens Last Train to Clarksville. Und mit ihrer magisch raunenden Stimme gibt sie diesen Stücken eine geheimnisvolle Aura, die sie nie zuvor hatten, auch wenn es Meilensteine der populären Musikgeschichte sind. Cassandra Wilson, New Moon Daughter, eine von 111 Jazzalben, die man gehört haben muss. Thank you. like children sleeping, we could dream this night away. But there's a full moon rising, let's go dancing. Getting late and the moon is climbing high. I want to celebrate, she's shining. I'm still in love with you. I wanna see you dance again. Because I'm still in love with you on this harvest moon. Es gibt auf Radio Marabu eine Rubrik, die heißt Brecht hat Recht. Passend dazu jetzt die Drei-Groschen-Oper im Jazzgewand. Interpretiert von einem Trio um den Pianisten Joachim Kühn. Mit dabei der Schlagzeuger Daniel Hümer und der Bassist Jean-François Jenny Clark. Diese drei Musiker bildeten in den 1980er und 90er Jahren ein Jazz-Trio, das weltweit renommiert war als eines der besten sogenannten Klaviertrios des zeitgenössischen Jazz. Unglaubliche Intensität schufen diese drei Musiker im Zusammenspiel. Wetterleuchtend kamen da viele Stücke daher. Und besonders spannend ist es, die sehr bekannten Stücke aus der Drei-Groschen-Oper von Bert Brecht und Kurt Weill in solchen Interpretationen zu hören. Mackie Messer ballt sich in dieser Aufnahme zusammen zu einem Stück, wie man es nie vorher gehört hat. Und auch alle anderen Stücke sind anders, als man sie kennt. Ich würde sagen, sag's mit Brecht, es geht auch anders, aber so geht's erst recht. Thank you.

Marabu. Radio. man jüngere Jazzmusiker fragt, was sie spielen, dann sagen sie oft, wir spielen Songs. Und sie meinen damit auch Instrumentalstücke. Aber wichtig ist für sie mittlerweile sehr, dass ein Stück eine Melodie hat, die man mitsingen oder nachsingen könnte. Und einer dieser Musiker, die das besonders propagieren, ist der amerikanische Pianist Brad Mehldau. Das ist einer der jüngeren Jazzmusiker der zeitgenössischen internationalen Szene, die besonders bewundert werden von vielen aus allen möglichen Ländern. Denn Brad Mehldau beherrscht es so gut wie kaum ein anderer, die Melodien der rechten und der linken Hand autonom ablaufen zu lassen. Es ist fast so, als würden zwei Musiker völlig unabhängig voneinander spielen. Und dabei vertut er sich nie. Und selbst in einem sehr poetischen Repertoire, wie auf seiner CD, die er einfach nur Songs nennt und The Art of the Trio, wirkt das überhaupt nicht gekünstelt, sondern ganz organisch. Brad Mehldau Klavier, Larry Grenadier Bass und Jorge Rossi am Schlagzeug mit Stücken wie Exit Music for a Film von der Gruppe Radiohead und mit anderen Perlen, zum Beispiel eine Eigenkomposition von Brad Mehldau mit dem deutschen Titel Sehnsucht. Diese Musik muss man gehört haben und zwar am besten zusammen mit weiteren 110 Jazzalben, die man gehört haben muss. Frei nach dem Buch 111 Jazzalben, die man gehört haben muss von Rainer Wittkamp und Roland Spiegel. Thank you. Seven Days of Falling mit EST, eines von 111 Jazz-Alben, die man gehört haben muss, präsentiert von Radio Marabu. Der schwedische Pianist Esbjörn Svensson schuf zusammen mit seinen beiden Begleitern Magnus Öström am Schlagzeug und Don Berilund am Bass eine Musik, die ganz anders war als sonst Trio-Jazz üblich war vor ihrer Zeit. EST oder auch Esbjörn Svensson Trio nannten sie sich als Gruppe und ihre Musik war rockig, war rhythmisch pulsierend und fesselte Hörer weit über die normale Jazzgemeinde hinaus. Die Laufbahn dieser Band war leider relativ kurz, denn im Jahr 2008 verunglückte Esbjörn Svensson im Alter von nur 44 Jahren bei einem Tauchunfall und starb daraufhin. Seven Days of Falling ist eine CD, in der man EST auf dem Höhepunkt des Schaffens dieser ungewöhnlichen Band erlebt. Starkström aus Schweden. Thank you. Radio Marabu präsentiert Bright Side von Wolfgang Mutspiel. Der Österreicher Wolfgang Mutspiel, 1965 geboren, ist ein Gitarrist, der auf seinem Instrument eigentlich alles kann. Er kann richtig klassisch Gitarre spielen, er kann rocken und er kann hervorragend Jazz spielen. Er war einst in der Band des Vibraphonisten Gary Burton, der Nachfolger des großen Gitarristen Pat Metheny. Später hat er sich selbstständig gemacht und unterschiedliche eigene Gruppen geformt. Dazu gehört ein Trio, das er mit den beiden Tiroler Brüdern Matthias Pichler am Bass und Andreas Pichler am Schlagzeug bildete. 2006 veröffentlichte Wolfgang Mutspiel mit diesen beiden Partnern die CD Bright Side, auf der er sich ganz subtilen Stücken widmete, die sehr sparsam sind mit solistischen Ausflügen. Es zählt nämlich mehr das künstlerische Gesamtprodukt. Da kann es sein, dass ein Stück ganz langsam fortschreitet und dass in diesem Stück kein einziger Takt Solo vorkommt. Auch das kann Jazz sein und im Falle von Wolfgang Mutspiel, diesem großen Könner eines exquisiten Klangs und seiner beiden Partner, ist es Jazz, der einem sofort unter die Haut geht und der mit Sicherheit vielen Hörern gefällt, die mit Jazz sonst nichts anfangen können. Bright Side vom Wolfgang Mutspiel Trio. Thank you. Radio Marabu präsentiert 111 Jazz-Alben, die man gehört haben muss. Certain Beauty von Heinz Sauer und Michael Wollny. Der Saxophonist Heinz Sauer spielte schon in den 1960er Jahren zusammen mit dem großen Posaunisten Albert Mangelsdorf. Heinz Sauer ist aber immer ein Musiker geblieben, der den Anschluss an andere Generationen suchte. Und so lernte er irgendwann den 46 Jahre jüngeren Pianisten Michael Wollny kennen. Michael Wollny ist einer der Shootingstars der jüngeren bundesdeutschen Szene und ein Musiker, der einen ganz weiten Horizont hat. Der kann klassische Dinge spielen, kann zeitgenössische E-Musik spielen, aber er kann eben auch hervorragend Jazz spielen. Mit Heinz Sauer, diesem Saxophonisten, der einen ganz eigenen, wie Lava strömenden Ton hat, von großer Intensität, hat er hier Duo-Stücke aufgenommen, die sehr spannend sind und gleichzeitig eine ganz poetische Sparsamkeit kultivieren. Certain Beauty heißt die Platte nach einem Stück, das Albert Mangelsdorf komponiert hat und das hier besonders zeigt, wie toll Musiker zusammenspielen können, wenn sie nur neugierig aufeinander sind und auf das Leben und wenn sie gut zuhören können, nämlich jeweils dem anderen Musiker, Heinz Sauer und Michael Wollny. Es gibt eine amerikanische Bandleaderin, die Maria Schneider heißt. Und sie hat ein Album veröffentlicht mit dem Titel Sky Blue. Es gehört zu 111 Jazzalben, die man gehört haben muss, nach dem Buch von Rainer Wittkamp und Roland Spiegel, präsentiert von Radio Marabu. Jazzmusikerinnen hat es von Anfang an gegeben. Zum Beispiel Sängerinnen wie Betty Smith. Frauen, die ihre eigenen Band leiteten, gab es schon weniger. Obwohl selbst in Swing konnten einige Frauen sich zumindest eine Zeit lang durchsetzen. Aber erst Ende der 60er Jahre war es soweit, dass Frauen im Jazz auch als Leiterin von großen Ensembles, von Big Band akzeptiert wurden. Toshiko Akiyoshi und Carla Bley gründeten ihre großen Ensembles, nahmen mit ihnen Alben auf, erhielten dafür weltweite Anerkennung. In erklärter Nachfolge dieser zwei Vorkämpferinnen sieht sich Maria Schneider. Sie hat zusammengearbeitet mit Personen wie Bob Brockmeyer, George Russell, Jill Evans und frühzeitig eigene Kompositionen realisiert. 1992 gründete sie ihre eigene Big Band, das Maria Schneider Jazz Orchester, schrieb daneben aber auch Kompositionen für die besten Big Bands in Im- und Ausland. Mit ihren kraftvollen elegischen Werken erntete sie von Beginn an große Zustimmung. Schneiders Kompositionen pendeln schillernd zwischen praller Gegenwärtigkeit und lyrischer Verträumtheit, behutsam verpackt in raffinierte Sinnlichkeit. Ihr Album Sky Blue ist die Arbeit einer ganz großen Arrangeurin und Orchesterleiterin und das Werk der originellsten Komponistin, die der zeitgenössische Big Band Jazz kennt. Mhm.